Dies sind unsere aktuellen Themen. Streiks in Krankenhäusern wahrscheinlich, Wolfstour wird eröffnet und Drakenburg bezwingt Landesbergen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Am Montag wurden die Tarifverhandlungen für die Helios-Kliniken in Niedersachsen fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert für die 4.500 Beschäftigten in den 7 Kliniken Einkommenserhöhungen in Höhe von 7%, also mindestens 175 Euro. Zentrale Forderung sei zudem die Übernahme aller Auszubildenden. Die Verhandlungen betreffen unter anderem die Kliniken in Nienburg und Stolzenau. Wenn Helios nicht beim kommenden Verhandlungstermin am 18. Mai das Angebot ordentlich erhöht, sind Streiks wahrscheinlich, so Verhandlungsführer Ralf Krüger. Am Sonntag wird ein neuer Fahrradrundweg zum Thema Die Rückkehr der Wölfe eröffnet. Gekennzeichnet ist die Route mit einem Logo-Einschieber, auf dem ein Wolfskopf dargestellt ist. Sie führt von Dörferden durch größere Waldmoor- und Heidegebiete sowie ausgedehnte Grünlandbereiche rund um das Lichtenmoor. Auf der Route sind insgesamt 7 Informationstafeln angebracht worden, berichtet Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser Touristik. Die beschäftigen sich dann mit dem Thema die Rückkehr der Wölfe, was fressen Wölfe, warum wurden Wölfe bejagt oder Unterschied Hund-Wolf, also alles informative, tolle Tafeln. Die Route wird am Sonntag im Rethemer Burghof eröffnet werden. Wir haben schon ein Faltblatt gedruckt, welches auch hier in Nienburg zum Beispiel in der Touristinformation auslegt. Der Rat der Gemeinde Hoyerhagen beschloss während seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Instandsetzung des Radwegs am Tonnenweg. Dieser weist zahlreiche Risse und Unebenheiten auf. Im Konsens mit der Samtgemeinde soll der Umbau auch auf unserer Seite vollzogen werden, damit Radfahrer demnächst einen durchgehend vernünftigen Radweg benutzen können, sagte Hoyerhagens Bürgermeister Henning Thorns. Die Gemeinde Hoyerhagen muss für die Instandsetzung des Radwegs ca. 55.000 Euro einplanen, die Samtgemeinde ca. 70.000 Euro. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der TuS Drakenburg ergaunert sich mit einem knappen 2:1-Sieg 3 Punkte beim Landesberger SV. In einer umkämpften Nachholpartie der Fußball-Bezirksliga konnten die Hausherren eine starke Schlussphase nicht nutzen und belohnten sich nicht mit einem zweiten Tor. TuS-Trainer Wolfgang Axmann war die Erleichterung deutlich anzumerken. In der ersten Halbzeit haben wir noch nicht so richtig gut gespielt, obwohl wir 2, 3 gute Chancen hatten. Die haben wir nicht gemacht, dann kriegen wir kurz vor der Halbzeit eben das 0:1. Zweite Halbzeit haben wir es dann wesentlich besser gemacht. Zum Schluss wurde der Druck natürlich groß, aber das ist hier so. Und damit muss man leben, damit muss man umgehen können. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Dem 2:1-Siegtreffer ging ein vermeintliches Handspiel voraus. Der Schiedsrichter entschied auf Weiterspielen. Landesbergens Trainer André Jezek haderte anschließend mit den Schiedsrichtern. Sei es drum, denn Täuschung ist groß, müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen sammeln. Aber viel Zeit haben wir nicht, weil Sonntag geht es da schon wieder weiter. Weiterhin verliert Maglohe 0:3 gegen Diepholz. Hoya und Reden trennen sich 0:0 unentschieden und Heiligenfelde gewinnt gegen Twistringen 3:0. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.